SWR 2 Hörspiel am Sonntag. Heute wiederholen wir die SWR-Produktion Cold Haven von John Burnside. Sie erhielt im letzten Jahr zwei der wichtigsten und renommiertesten Auszeichnungen, die im deutschsprachigen Bereich für das Hörspiel als eigenständige Kunstform zu vergeben sind. Aus der Jurybegründung des 67. Hörspielpreises der Kriegsblinden 2018. Cold Haven fasziniert durch schwebende Ambiguität, sprachliche Präzision und akustische Lebendigkeit. Es ist gleichzeitig ein zupackendes Hörspiel über das Verschwinden zweier junger Menschen in einem fiktiven schottischen Dorf. Und ein vielschichtiges, dichtes Sprachgewebe, das dem Urgefühl des Mediums Radio nahe kommt, dem Gefühl von Unbestimmtheit, Ungewissheit und Unheimlichkeit. Die Geschichte eines Mordes wird zur hautnah erlebten Parabel auf das Gerücht. Die Auszeichnung Hörspiel des Jahres vergibt die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste seit 1977. Die dreiköpfige Jury benennt jeden Monat aus den Hörspiel-Ursendungen aller ARD-Sender das Hörspiel des Monats. Aus den 12 Gewinnern wird dann das Hörspiel des Jahres gewählt. Für den Jahrgang 2017 war dies Cold Haven. Aus der Jurybegründung. Die Gesamtproduktion wird von einer poetischen, berührenden Sprache getragen und ist mit der prägnanten Klanggestaltung Klaus Buhlerts auf konzise Weise als ungewöhnliches Hörerlebnis realisiert. Soweit die Jurybegründung zum Hörspiel des Jahres 2017. Der Autor John Burnside, geboren 1955 in Schottland, ist einer der renommiertesten Dichter und Romanciers der britischen Gegenwartsliteratur. Er erhielt unter anderem den Corinne-Literaturpreis für den Roman »Lügen über meinen Vater« sowie den Petrarca- und den T.C. Eliot-Preis für seine Lyrik. Für den SWR schreibt er seit 2012 Hörspiele. Cold Haven – Hörspiel von John Burnside. Aus dem Englischen von Klaus Buhlerts und Bernhard Robben. John von der Post, von dem niemand weiß, ist das ein Mensch oder ist das ein Geist? John von der Post, John von der Post, im Kopf nicht ganz klar und doch spricht er wahr. John von der Post, von dem niemand weiß, ist das ein Mensch oder ist das ein Geist? Es ist ein Ort der Stürme und der starken Winde, an dem es gelegentlich auch schneit. Aber die Tage, an die man sich erinnert, das sind die Tage im Hochsommer, an denen Wattvögel über den Sand flitzen und das Dorf vom Sonnenlicht überflutet ist. An solchen Tagen werden die Marschen und Dünen heimgesucht von den Stimmen der Lebenden und der Toten, der Menschen und der Vögel, und der Robbenwesen. Bevor dann alles wieder verklingt. John von der Post. John von der Post. Und es so scheint, als wären sie gleichermaßen real und unwirklich gewesen. Im Kopf nicht ganz klar und doch spricht er wahr. John von der Post. John von der Post. Von dem niemand weiß, ist das ein Mensch oder ist das ein Geist? 1. Prolog. Willkommen in Cold Haven. Seid willkommen zum Lammes Day, dem Tag des Lammesfestes. Sie bauen den Jahrmarkt auf. Freude für einen Tag. Und danach wird es wieder ein Leben mit kaltem Wind vom Meer und leeren Straßen werden. Wohin soll man da gehen? Der letzte Fotograf packt seine Sachen und fährt nach Aberdeen zurück. Zur Musik von Capa Cayley oder irgendeinem schmissigen Vivaldi. Das Café im Grünen, der Dorfteich, die Schlittschuhbahn und die Fischbar Eldorado. Alles geschlossen für den Rest der Saison. Die Kälte. Die Kälte. Die Kälte. Du kannst sie schon ahnen. Im Nebel wartet das Feenvolk. Der Platz vor der Kirche ist leer. Ein kurzer Weg runter zum Kai, aber die Fähre ist schon weg. Die Kälte. Und Kinder haben die Schilder grell mit Graffiti beschmiert. Winzling Willi Wilson wohnt bei seiner Ma. Seine Freunde sind Matrosen und er liebt's von hinten in den. Im Falle eines Unfalls übernimmt die Verwaltung keine Haftung. Bei Verlust von Hab und Gut oder Verstand. Im Kopf nicht ganz klar und doch spricht er wahr. John von der Post, John von der Post, von dem niemand weiß, ist das ein Mensch oder ist das ein Geist? Der Wald am Haus ist weg. Verkauft. Die Bäume sind gefällt. Der Schuppen, in dem ich spielte, ist jetzt bezahlbarer Wohnraum. Sehr bald verfügbar. Schon ab 600.000 Pfund. Das Vogelschutzgebiet? 45 Windräder. Früher war die Gemeinde schön, aber heute... Heute handelt keiner mehr mit Schönheit. Ja, bringt nichts mehr ein. Halt. Halt. Moment, wen sehe ich denn da drüben mit? Agnes Cameron auf der West Road. Ja, hier, guck mal. Miss Cameron, ja. Miss Cameron, ja. Immer noch Fräulein. Und Paul White. Paul White, ein Fischerbursche. Der heimgekommen ist zur Beerdigung von Martin. Seinem Bruder, dem anderen der beiden White-Jungen. Derjenige welcher, also der welcher. Hier, der. Der die kleine Carrie Mathison. Und sie dann im Meer ertränkt hat. Alles Behauptung. Und nichts bewiesen. Nichts bewiesen. Schuldig. Schuldig, wenn er mich fragt. Und jetzt hat er dafür bezahlt. Winzling Willi Wilson wohnt bei seiner Ma. Seine Freunde sind Matrosen. Matrosen sind die Freunde. Und er liebt's von hinten. Von hinten in den Winzling Willi Wilson. Winzling Willi Wilson. Paul! Bist du zurück? Wegen des Jahrmarkts? Schön wär's. Ach ja, dein Bruder. Das tut mir leid. Wirklich, Paul. Muss es nicht. Martin hat jetzt seinen Frieden. Hoffentlich. Ist schrecklich, was der Junge durchgemacht hat. Wann ist die Beerdigung? Morgen, in der St. Kenneth. Gut. Dann werde ich da sein. Du musst nicht. Weiß ich. Martin war ein guter Junge. Bisschen wild. Aber eine Schande, wie die Leute sich aufgeführt haben. Ich gehe mit rüber zu deiner Mutter. 2. Davy Moffat. Da ist deine Mutter. Ja, sie hat's gewusst, dass ich komme. Sie hat das zweite Gesicht. Warum hast du nicht vorher angerufen? Nein, keine Chance. Sie will im Haus kein Telefon. Um ihr das mit Martin zu sagen, musste sie rüber zu Sam Watson. Ich sag ihr immer wieder, lass mich einen Computer besorgen, damit wir skypen können. Aber sie will nichts wissen davon. Sie hasst den modernen Kram. Paul, du bist's, mein Junge. Hab geahnt, dass du heute kommst. Mein Beileid, Fiona, wegen Martin. Ach, ist so besser dran, der arme Kerl. Die hätten ihn doch nie in Ruhe gelassen nach dem ganzen Gewese mit der Kleinen von den Deugs. Hat jetzt seinen Frieden? Hat er. Wahrscheinlich mehr als wir. Seht ihr das Quad da? Ist Davy Moffat. Bauer soll er sein. Hab immer gedacht, ein Bauer kümmert sich ums Land, der nicht. Moffat hat sich noch nie um was gekümmert. Außer ums Geld. Aber wahrscheinlich gibt's noch Schlimmere. Tja, naja, wenn's man stimmt, ey. Oh ja, ich erinnere mich an den. Ziemlich traurige Nummer. Nee, traurig ist er nicht. Der Teufel ist das höchstpersönlich, genau das ist er. Was seinen Hof anging, hatte Davy Moffat jedenfalls ein paar schlechte Nachrichten zu verkraften. Hat den Hof zu einer dieser Fabrikbetriebe umgebaut. Maschinen und Vieh, alles subventioniert, logisch. Logisch. Und eines vom anderen kaum mehr zu unterscheiden. Die Kühe in neonhellen Ställen. Kein Platz, sich zu bewegen. Und für die Säue nicht mal Platz zum Werfen. Kaum Luft zum Atmen. Land vor die Säue, ich sag's doch. Was ist denn mit seinem Sohn? Der kleine Davy? Noch schlimmer als der alte. Hier ist er. Wie auf Stichwort, seht euch das an, wie der die Schafe vor sich herscheucht. Mit der neuen Maschine. Das Gesicht rabenschwarz von der Sonne. Das Gift tropft ihm doch von den stumpfen Fingern. Was treibt er da für Blödsinn? Hey, du! Dämlack! Das kannst du doch nicht machen! Ma, jetzt reg dich doch nicht so auf wegen so einem Spinner. Ja, im Winter war's. Alle erinnern sich noch genau an den Tag. Da fingen Moffats Kühe an zu torkeln. Im Winter war's. Und gingen zu Boden. Eine nach der anderen. So, ja, hier, so wie kaputtes Spielzeug. Erst eine Kuh und dann die nächste. Wie ihr wilder Blick über die Wände strich und nach dem suchte, was ihnen gefehlt hatte. Und Chrissy Duncan, die neue Tierärztin im Dorf, hatte Angst, was Falsches zu sagen. Die neue Tierärztin im Dorf hatte Angst. Klein Daffy und der Alte haben kein Wort mehr miteinander gesprochen danach. Die geben sich gegenseitig die Schuld dafür. Und kassieren nebenbei alle Subventionen ab, die sie kriegen können. Nee, kein Bauer. Der Teufel ist das. Und gäb's Gerechtigkeit in der Welt, hätte der schon längst bluten müssen. Kommt rein. Ich setz uns Tee auf. Drei. John, der Briefträger. John von der Post, von dem niemand weiß, ist das ein Mensch oder ist das ein Geist? John, der Briefträger, mein Gott. Ja. Was kommt denn da noch die Straße lang und redet mit sich selbst? John McInnes, Briefträger hier. Ja, ein bisschen plemplem. Man sagt, als Kind hätten sie John the Post zu den Tanten rübergebracht. Damals, als seine Mutter starb. Sie schienen mir so alt, die Tanten. Viel älter als meine Ma. Und es war, als hätten sie in einer ganz anderen Welt gelebt. Jahrhunderte zurück. Zu Fabelzeiten, als Selkis ans Ufer kamen, um zu tanzen und nackt im Mondlicht umherzustreifen. Jede Woche gingen die Tanten in die Kirche, um den Anstand zu wahren. Aber woran sie geglaubt haben, war eigentlich gottlos. Gottlos und heidnisch, ja. Das zumindest sagten die Nachbarn. Und doch redeten John McInnes Tanten so über die Seele, als wäre es für die beiden mehr als nur eine Frage von Christenlehre. Die Seele war so real wie das Blau in den Augen des Wolfes oder eines Gotts aus der alten Zeit, der schon lange aus den Gebetsbüchern verschwunden ist. Ihr Himmel war hier, von genau dieser Welt. Wo Gott in den kleinsten Dingen lebt. Im Rot der Briefkästen, im Grün der Rennwagen oder im Schnee, der schräg durch den Lichtkegel deiner Straßenlaterne fällt. Zur Messe gingen die Tanten bloß, um den Chor anzuhören. Gebeichtet haben sie nie. Was ist das für ein Höllenlärm? Was ist das für ein Höllenlärm? Fragt sich John, der Briefträger. Was ist das hier für ein Höllenlärm? Was ist das für ein Höllenlärm? Hätte er sich denken können. Sein alter Schulkamerad. Der schlimmste Kerl der Gemeinde. Oder? Oder der zweitschlimmste. Ja, falls man seinen Jungen schon einen Kerl nennen soll. Da ist Davy Moffat da drüben. Aus einer neuen Maschine. Die Finger voll von Feilspänen, Pestiziden und Lab. Sand. Sand und Essensreste in den Hemdfalten. Ein Zögern hat der kleine Moffat im Blick, das man durchaus für Staunen halten könnte. Obwohl doch jeder weiß, dass das Gier ist. Das ist Gier. Er ist bestimmt wieder mit einer Ladung Blechtonnen unterwegs. Jede Rand voll mit Giftschlamm und Strychnin. Blind für Geist und Schönheit der Gegend, taub für Vögel und achtlos gegenüber allem Vertrauten. Was der anschaut, wird beschmutzt mit seinem Teufelszeichen. Ich weiß noch, als wäre es erst gestern passiert, was er mit dem Mädchen aus Strathforan gemacht hat. Nur rechnet er nicht damit, dass ihm heute noch was bevorsteht, am Morgen dieses Lämmerstages, an dem die Schwalben mit ihrem Gesang ein Fischernetz in die Luft weben und der Ginsterduft drüber weht. Ja, heute, wenn er es am wenigsten erwartet, wird sich das Blatt wenden. Denkst du, dass nichts passieren wird, wenn man irgendwo eine Leiche findet? Ein Haufen Wellblech, ein Dickicht aus Nachtschatten und Fingerhut, Eselsohr und Hirtentäschel und die schwarze Schlacke von Holzkohlen. Aber solch ein Ort wird's nicht sein. Was redet der da? Was redet der da? Was sagt er? Sagt er, es gibt noch eine andere? Noch ein totes Mädchen? Wo denn? Ich lass ihn reden. Hier eine Müllhalde. Die ist illegal. Fliegen übersäter Schutt. Efeu. Tapet mit Rosenmuster. Abgebrochener Stuck. Verfärbt von Ruß und von Nikotin. Rissig, mit Putz, der dran klebt. Gefährliche Chemikalien und Frittenfett. Motorteile, Glasscherben. Und am Rand? Halbnackt und wie zufällig. Ein Mädchen. Ein Mädchen? 11, 12, nicht älter. Starrer Blick in eine Mulde mit Gips und Bremsenöl. Ja. Martin soll es wieder getan haben. Ja, Martin soll es wieder getan haben. Ja. Martin soll es wieder getan haben. Alle haben gesagt, dass das wieder passiert. Ja. Psst. Martin soll es getan haben. Still. Gar nichts haben die gesagt. Sie haben den Jungen umgebracht. Das sollen sie ihn in Frieden ruhen lassen. Sollen sich bloß keinen anderen Unschuldigen suchen. Moffat kommt zurück. Er weiß nicht so genau, was er jetzt machen soll. Dass es wieder passiert ist, bedeutet doch, dass der junge Martin weit nicht schuldig ist, oder? Ich hätte es wissen müssen. Hab gesehen, wie Moffats Welpe heranwuchs. Klein Davy, wie er immer hässlicher wurde. Noch gefährlicher als sein Vater. Mein Leben lang habe ich den beobachtet. Hab den starren Blick gesehen, seine gierig verzogenen Lippen. Hab ihn sogar mal gerettet, aber ohne Absicht. Würde es nicht wieder tun. 4. Ein Zwischenspiel, Firabata. Hey. Bootsmann? Bootsmann? Oh, mein Bootsmann. Na, Oro, ey. Hey, Bootsmann. Kommst du heute Nacht? Kommst du heute Nacht? Ich warte. Wenn man was da draußen gebaut hat, auf eigene Gefahr, ist es aber über Nacht leer, dann passiert's. Eine Truppe von Fabelgestalten kommt und richtet sich drin ein. Einen Rock aus Seide hat mir mein Liebster versprochen. Einen Rock aus Seide und einen goldenen Ring. Na Oro Eil. Hab ihm meine Liebe versprochen. Bootsmann! Komm so, Alter! Was ist das für ein Höllenlärm? Fragt sich John, der Briefträger, was ist das hier für ein Höllenlärm? Damals habe ich es noch nicht verstanden. Hatte keine Ahnung davon, dass es noch was gab, das in jenen winzigen Reliquien nachklang, die ich lange vorher aus Zweigen und Knochen zusammengebastelt hatte. Ich konnte die Felsspalten nicht mehr finden, in denen sie sich damals versteckt hatten, neben vielen anderen Geschenken, die ich opferte, um die Ortsgeister zu bannen. Samttaschen? mit Knöchelchen und Münzen, verlorenem Spielzeug und aufgefädelten Herzen aus Silber. Dachte, das wäre alles verschwunden. Sie alle aber verharrten in Anbetung, dass der Segen dort auch ohne mich stattfinden würde. Ja, so war das. Und an dem Tag, wieder einmal Tag des Lammesfestes, waren alle auf dem Jahrmarkt. Der Grill qualmte, auf der Bühne, bei der Kirche tanzten die Mädchen aus Miss Campbells Klasse in makellosen Tartanröcken, während die Jungen zusahen, ganz verwirrt. Unterdessen drängte vom Wasser der Nebel herein und ein Unglücksbote wurde rübergetrieben vom Wind. John, der Briefträger, wusste es jetzt. Er wusste, dass etwas Schlimmes geschehen würde. Er hatte am Ufer einen Brachvogel rufen hören, den Boten des Untergangs. Ja, John McInnes hat es geahnt. Seit Jahren hatte er darauf gewartet, dass die Geister fordern würden, was ihnen zustand. Auf die schöne Carrie, die nie erfahren sollte, wie schön sie war. Unsere schöne Helena in Coldhaven. Auf Carrie kam eine Menge an Ärger zu, nachdem sie mittags das Haus verließ und runter zum Jahrmarkt gelaufen war, in ihrer kalkweißen Bluse und den hautengen Jeans. Die schöne Carrie, unsere schöne Helena aus Coldhaven. Da hat man sie zuletzt gesehen, als sie die Shore Street rüber in der Menschenmenge verschwand und erst im späten Sonnenlicht wieder fortging. Martin war an ihrer Seite. Martin mit diesem Blick im Gesicht. Stolz wie ein Gockel und bumsfidel. Psst, psst. Das geht keinem was an. Das geht keinem was an. Stolz wie ein Gockel. Stolz wie ein Gockel. Stolz wie ein Gockel. Und bumsfidel. Die irren sich, was Martin betrifft. Der war nur ein Junge, der auf Liebe hoffte und doch so viel Angst hatte vor ihr. 6. Der Tag, an dem Carrie verschwand. Mr. McInnes! Na? Post für uns? Für deine Mutter, Master White. Für deine Mutter. Was denn? Darf ich sehen? Für deine Mutter, wenn du sie bitte holen würdest. Sie schläft. Ach so. Also, was ist es? Wer weiß das schon, bevor sie es geöffnet hat. Etwas und nichts, mein Junge. Etwas und nichts. Ist dein Bruder da? Martin? Ist zum Jahrmarkt, wieso? So früh ist er schon los? Ja, ist vor einer Stunde weg. Keine Ahnung warum. Vor 2 läuft da eigentlich nichts. Na gut, gib den Brief deiner Mutter. Und nicht heimlich aufmachen. Sagen Sie, am anderen Ufer drüben, da gibt's noch Sepia-Braunes und Götterwälder, wo Heilige drin hausen. Und Märtyrer als Zaunkönige getarnt. Der Mond ist gleich. Immer derselbe. Kalkweiß. Pilger, Pilgernheim am Lammesdee. Aber dann haben sie ihn zertrampelt. Den Weg. Von den vielen einfach zertrampelt. Ma! Ma! Da war was. In der Schlafkammer. Vogel? Fledermaus? Keine Ahnung, was genau. Fenster zur Tür und fand's nicht. Ma! Und du warst da. Ma! Ein Brief! Mr. McInnes hat ihn gebracht. 5 Jahre tot und ich allein. Ganz alleine mit den Jungs. Ma! Kannst sie sehen? Von da, wo du bist? Ma? Was denn? Ein Brief. Oh, wo ist denn Martin hin? Weg zum Jahrmarkt. Was? Warum hast du ihn nicht zurückgehalten? Ma, was ist los? Egal. Kommt ja doch, was kommen muss. Sei ein guter Junge, ja, und mach Tee. Dann will ich rüber und sehen, ob ich ihn nicht finde. Bums. Stolz für ein Gockel. 7. Martins Geist. Ich sehe sie. Aber sie sehen mich nicht. Ich höre sie. Aber sprechen kann ich nicht mit ihnen. Das Erste, woran ich mich erinnern kann. Ich bin ertrunken. Hier in der Welt. Hier! Ich habe keine Luft gekriegt. Ich habe keine Luft gekriegt. Blau angelaufen bin ich. Ich schwör's. Ganz blau. Das ging nicht mit dem Atmen. Die Welt war ohne Luft. Ich schwör's. Ganz blau. Blau. Und dunkel wie der Ozean. Harry? Sonderling? Steinwälzer? Harry? Wasserläufer? Harry? Verhext? Verhext? Wer redet da? Wer da redet? Martin! Martin? Nein, der ist tot. Hallo? Die Welt war ohne Luft. Ist das der Junge? Und dunkel wie der Ozean. Noch mehr Lügen? Noch mehr Lügen? Nein. Nein. Quatsch, Martin. Martin ist tot. Martin muss es selbst lernen. And he will. Martin muss es selbst lernen. Die Nacht war voll von zarten Rufen. Vielleicht gar nicht gedacht, jemanden anzulocken. Aber mich haben sie angelockt. Wer redet da? Alles Lügen. Alles Lügen. Lügen. Alles Lügen, sagten sie im Dorf. Niemand kann für ihn atmen, sagte die Hebamme. No one. No one can breathe for him. No one. No one can breathe for him. Martin muss es selbst lernen. And he will. Und irgendwann hat er es gelernt. Aber bis es soweit war, hatten sie Maschinen dafür. Ich bin losgegangen. Von Anfang an habe ich gewusst, was da sein wird. Was sich niemals verändert. Der Spalt zwischen den Hecken. Oder ein Wiesel in der trockenen Steinmauer. Ein Feuerleuchten über dem Marschland. Das übergeht in den fernen Schrei eines Brachvogels. Oder den eines Strandläufers. Ein Doppelgänger, der heraustritt aus dem Nebel. Ja. Harry! Harry! Ja, ich war was Besonderes damals. Was wisst ihr denn schon? Was bin ich denn, was? Ein Außenseiter. Was wissen die denn schon? Was bin ich denn? Kampfläufer. Strandläufer. Carrie? Einer der Suchenden, die jung genug sind, um die einsame Würde geheimer Orte zu erspüren, in ausgeborgten Liebesverstecken oder Traumhöhlen. Traurige Playboy-Leser, die sich am Hosenstall fummeln. Wir waren alle schuldig. Schuldig. Nein, nur kleine Sünder, die gar nichts Böses im Sinn hatten. Chorknaben. High von Hasch und Carlsberg Special. Bla bla bla. Das ganze Gefasel. Bleibe bei uns alle Zeit. Ach, das ganze Gefasel von Gott, der über uns wachen soll. All das, Jesulein, mild und gnädig, das Getue um Pfingsten und den Heiligen Geist. Bleibe bei uns alle Zeit, bla bla bla. Bla bla bla. Soll mich doch in Ruhe lassen, habe ich gesagt. Immer wenn es im Radio gekommen ist. Bleibe bei uns alle Zeit. Blass, schlaksig und gierig. Haben wir den wiegenden Hüftschwung geübt und geglaubt, alle Mädchen würden das toll finden. Alle. Carrie auch. Ja, die habe ich öfter gesehen. In der Schule. Im Ferryman's. Wir haben nur mal so getanzt. Ist nicht mein Typ gewesen. Irgendwie zu... Zu vegan. Wenn ihr wisst, wie ich das jetzt meine. Eine Frau wie ein Schweizer Klappmesser. Ein Schweizer Klappmesser. Und sowas von ernst. Das sah man gleich. Wie Konfetti auf ihren Kragen. An dem Tag war es anders. An dem Tag roch Carrie nach mehr Salz. Mehr Salz. Und nach Nina Ricci. Und in einer Schönheit kam sie vorbei. So als würde die Nacht an einem vorbeischreiten. So als würde die Nacht an einem vorbeischreiten. Wir haben also ein Gedicht gelesen in der Schule. Aber ich hatte keine Ahnung, was es bedeutet. An dem Tag aber war sie genau das. Der Ruhepol in der Nacht. Das sehende Dunkel, das durch die Augen zurückschaut und in deine Seele blickt. Erst habe ich es gar nicht mitgekriegt, dass sie mitkam. Als Schatten meines Schattens. Und als ich es bemerkte, da lächelte sie. So als hätte sie geglaubt, ich würde ein Spiel draus machen. Der Ruhepol in der Nacht. Das sehende Dunkel, das durch die Augen zurückschaut und in deine Seele blickt. Ja, und dann war es einfach zu spät. Ihren Mund habe ich geküsst, bin mit der Hand unter ihre Bluse gefahren, aber das war später. Erst hat sie mich nur berührt, Haut auf Haut, als hätte ich noch nie. Was wisst ihr denn schon? Was wisst ihr denn schon? Was bin ich denn? Was? Dann haben wir den Platz wieder gefunden, einen, den ich seit Jahren kannte, versteckt. 5 Meter neben dem Weg. Sonne im Gesicht und Carries Duft an meinen Händen. Ich weiß nicht, was mich so schläfrig gemacht hat. Keine Ahnung. Es war wie Hexerei. Hexerei? Ein Zauberspruch von ihr. Oder irgendwas in der Luft. Oder eine Fee, die mich festhielt und verzaubert hat. Carrie? Carrie! Später, als ich wieder zu mir kam, war sie weg. Ich habe geschlafen. Die ganze Zeit. Womöglich, um zu träumen. Mein ganzes Leben war wie ein Schlaf. Mein Kopf war dann voller Engel und Tiere, Vögel beim Küstenstreifen. Ich habe geschlafen. Für einen Moment habe ich gedacht, dass sie ein Geist wäre, der aus der Dunkelheit kommt, so wie in den Bilderbüchern. Natürlich habe ich nach ihr gesucht. Natürlich habe ich. Und niemand kennt das Marschland so gut wie ich. Kam mir trotzdem dumm vor. Carrie würde längst zu Hause im Bett liegen, warm und gemütlich unter ihrer Decke mit Buch und einer Tasse Kakao. Vielleicht ist sie damals auch ins Wasser zurück. Eine Selkie, die sich einen Moment wärmen wollte am Körper eines Menschen. Oder ein Vogel hat sie gerufen. Aber warum ist sie allein weg? Warum hat sie mich nicht geweckt? Am Todsein gefällt mir am besten, dass ich durch die Straßen laufen kann. Unsichtbar. Und trotzdem alles sehe. Um 2 Uhr früh. Um 2 Uhr früh. Ja. Ja, es gefällt mir da draußen im Dunkeln. Es gibt mir die Gelegenheit zu sehen, wer ich früher mal war. Ein Junge. Weit weg, den Kopf abgewandt zum Wind und zum Rauschen der Wellen. Die Namen aller Vögel hier kannte ich aus Büchern. Und habe den Zungenschlag geliebt beim Aussprechen ihrer Namen. Sanderling. Steinwälzer, Wasserläufer, Strandläufer und Kampfläufer. Ich kannte sie. Für mich waren sie Geister. Geister. Kiebitze. Die Seelen der Toten. Die Seelen der Toten, die den nahen Rand jenes Lichts nicht fanden, das sie hoch zum Himmel führt. Meine Mutter nannte es verhext. Verhext. Verhext. Verhext. Verhext. Verhext. Carrie. Carrie? Carrie! Verhext. Verhext. Verhext. Verhext. Verhext. Steinwälzer. Wasserläufer. Hat er nicht gesagt, er wäre eingeschlafen? Strandläufer. Carrie? Carrie! Manchmal glaube ich, da draußen in den Dünen wartet eine Neuk im Dunkeln, eine Selkie, ein Geistmädchen, eine Frau. Glauben die, ich hätte nicht getrauert? Es wissen die ihn schon. Verhext, sagen hier alle im Dorf. Hat er nicht gesagt, er wäre eingeschlafen? Eine Lüge. Verhext. Sie wissen alle, dass er es ist. Hat er gesagt, er wäre eingeschlafen oder hat er nicht gesagt, er wäre eingeschlafen? Verhext. Sie wissen alle, dass er es ist. Alle wissen sie es. Was wisst ihr denn schon? Was wisst ihr denn? Oh ja, ich war schuldig. Doppelt schuldig vielleicht. Erstens, weil ich Carrie gehen ließ. Wer weiß wohin? In den Tod. In die Schmerzen der See. Zweitens, weil ich weiterlebte. Und neu angefangen habe. Obwohl sie nicht mehr da war. Aber was sollte ich denn tun? War nichts als ein Spiel des Sommerlichts. Etwas und nichts. Bloß für einen Tag. Wir wussten für einen Moment, dass wir sein konnten. Winzling Willi Wilson wohnt bei seiner Ma. Wohnt bei seiner Ma. Seine Freunde sind Matrosen. Matrosen sind die Freunde. Und er liebt von hinten in den... Winzling Willi Wilson. Winzling Willi Wilson. 8. Willkommen zum Lammes Day. Meine Damen und Herren, Volkstanz. Tombola und Dudelsäcke. Dudelsäcke, Tombola und Volkstanz. Und Agnes Cameron. Agnes Cameron, die Bibliothekarin. Agnes Cameron. Ha, willkommen. Willkommen zum Lammes Day. Willkommen. Welcome. Also, es geht los. Was wird mir für Lolita geboten? Was wird mir für Lolita geboten? Von Wladimir Nabokov. Ein prachtvoller Band, wirklich. Volkstanz, Tombola und Dudelsäcke. Und die Hauptattraktion Agnes Cameron, die Bibliothekarin, beginnt mit der Versteigerung ihrer Bücher. Meine Damen und Herren, liebe Jungen und Mädchen und alle anderen, heute wird der letzte Rest unserer Kultur verramscht. Ich weiß nicht, welcher Geist tagtäglich herkommt, um mich heimzusuchen. Irgendeine Frau aus alter Zeit? Eine alte Jungfer aus dem Dorf hier? So wie ich jetzt eine bin? Ertrunken, weil sie niemals Liebe fand? Ertrunken? Eine einsame Hausfrau, die kurz vor Ladenschluss noch losrennt, um nie mehr zurückzukommen? Vor Jahren schon hätte ich hier verschwinden sollen. So wie sie. Wer konnte denn ahnen, dass alle Toten hier so nachbarschaftlich sind? Genau wie ich. Wie ich. Und mir im Morgengrauen Geschenke an die Tür bringen. Jetzt, wo die Jahre der Knechtschaft vorbei sind. Jetzt. Sanfte Inschriften in den Augen, nicht zu entziffern. Diese Fetzen aus Keilschrift und Olmekisch. Diese Fetzen, adrige Narben vom ewigen Zuschauen. Tag für Tag, während der Schnee zu weiß zum Fallen, mich mit dem alten Leben so beglückt. Abendröte, meilenweit. Abendröte und Girlanden, Lampions an Drähten, von Baum zu Baum gespannt und Wünsche. Wünsche werden zwecklos. Nichts bleibt zu tun. Nichts, außer zu warten, dass niemand mehr kommt, mich heimzubringen. Also, es geht los. Was wird mir für Lolita geboten? Lolita. Nichts bleibt zu tun, außer zu warten. Alte Jungfer aus dem Dorf hier. Ha Ich hängte die Wäsche raus und hab sie dann vergessen. Sommernacht und weißes Leinen und leere Hemden, so wie Gespenster im Hof. Gespenster einer Ehe, die das Haus mit Stimmen gefüllt hätte. Gespenster hübscher Kinder, die ich niemals hatte. Jeden Tag stehe ich auf und fange von vorn an. Nichts ändert sich und keiner hofft mehr, keine Erwartungen mehr. Und hängt es denn nicht davon ab, ob wir den Teilen dieses Mechanismus, den wir für Liebe halten, überhaupt noch trauen? Auch wenn es in anderem Licht betrachtet eher wie ein Anhängsel wirkt, ein munteres Rad, das in einer Spur aus Hitze und Öl dahin schlingert. Verlangen nach einer Liebe, die ich niemals kannte. Liebe, die an mir vorbeizog, noch ehe ich wusste, ob ich sie überhaupt wollte. Die Leute aus der Vergangenheit, die uns so ähnlich waren, gefesselt an ihr Schicksal durch den Zweifel und die Sprache. Ich kannte beide kaum ein Jahr. Ein Mädchen namens Grace und eines namens Ariadne. Cousinen, keine Schwestern. Sie wohnten nebenan in einem himmelblauen Haus, von dem ich immer nur im Winter träumte. Rosa Quitte, mit Schnee bestäubt und im Verandalicht das obere Fenster golden vom Kreuz der Zeugenschaft. Ich liebte beide, wenn auch niemals auf die gleiche Weise. Cousinen, keine Schwestern, dunkel, so wie die Mädchen im Volkslied zwischen Himmel und der Erde schweben, Rabentöchter. Die nachbarliche Stille. Stille war am Anfang mein einziges Geschenk. Über den Zaun aus Maschendraht hinweg, die ihrer glich. Ich schwor, meine Liebe nie zu offenbaren. Und eine Zeit lang schien es so, als wäre es nur dieser Schwur, den ich besaß, bis ich mich auf mein Talent besann, die einzige Gabe, die mein Vater an mich weitergab, bevor er ging. Und ja, ich habe sie gut genutzt. Sie konnten nun verstehen, dass meine Liebe zwar nicht reine Unschuld war, doch rein war sie. Wie Eis. Ich war die Fallenstellerin. Eine, die Schlingen flocht und Köder legte. Ich schnappte die Forellen aus dem Bach, fing Vögel im Flug, jagte die Hasen im Gras mit nichts als einem Pfeil aus Eis und Frost. Sie haben nicht begriffen, was mit mir los war. Und warum ich mir nachts am Zaun zu schaffen machte, am Rande ihrer Welt. Das sahen sie nicht als Werk der Liebe. Mein kleines Golgatha, sich endlos wiederholend unter den Bäumen, Veluraugen, die herüberstarrten, als ich meine Schreine baute, an 100 Meter Kälte und Maschendraht entlang. So ging es wochenlang. Ich pflegte meine Liebe, ließ sie aber unausgesprochen. Wochenlang. Wintermorgen. Schneepakete auf dem Rasen. Tatzenspuren am Zaun entlang zur Obstwiese. Das ist die Geschichte, die ich immer wieder neu erzähle. Eine Liebesgeschichte. Gar nichts Persönliches, das ist vorbei. Kein Bittgesuch um irgendwas, kein Flehen, kein Gebet. Ich wollte nicht Zärtlichkeit. Ich wollte Eis. Eis. Dann waren sie weg. Wie ein Schneesturm kam ihr Vormund, um sie wegzubringen. Das Verandalicht blieb kalt, das Zimmer oben leer. Gar nichts Persönliches, das ist vorbei. Als ob mein ganzes Selbstgefühl verloren war für Jahre. Sie wurden ich und gingen so weit weg, doch straff verkettet miteinander durch jenes flüchtige Verbrechen, Abwesenheit genannt, Und hier bin ich. Und hier bin ich. Nach lange ungestilltem Hunger. Mein Herz, ein Raubtier, unersättlich. Alte Jungfer aus dem Dorf hier. Aber stolz. Jeden Baum erkenne ich, jedes Haus, jedes Geräusch da draußen. Und viel verändert hat sich nicht. Der Friedhof ist größer heute. Gerade Straßen, weniger ähnlich. Jenes salzweiße Giebelhaus in der Gilmore Road steht leer. Das Mädchen, das einst drin wohnte, verheiratet und weggezogen. Weggezogen. Ich habe sie sehr geliebt. Und nie ein Wort gesagt. Und jetzt wohnt hier keiner mehr. Keiner mehr. Das Schulhaus voller Echos steht gleich neben einer Kirche, in der keiner mehr betet, auch wenn alle kommen. An diesem wie an jedem zweiten Sonntag. Bauersfrauen, Regierungsbeamte, Buchhalter, Krankenschwestern, Bankangestellte, Fischer, sowie unser selbsternannter Millionär in zerknittertem Leinen. Ganz neumodisch. Mit seinem BWL-Abschluss. Man könnte glatt vergessen, dass er kein Mensch ist. Letzte Woche haben Bauunternehmer die Gegend abgesperrt, die Bibliothek, wo ich 30 Jahre lang gearbeitet habe. Nach einer halben Stunde war das Gebäude abgerissen. Doch als sie fertig waren und verschwanden, da stellte ich mir vor, dass einige von ihnen es neu errichten werden. Das trübe Licht dieser Räume wie Schuhkartons, pollenblinde Fenster und Leselampen. Hell und aufgereiht an Winternachmittagen. Regen trommelt aufs Oberlicht und Duffelcoats in Reih und Glied tropfen im Vorraum auf die Fliesen. Heute wird der letzte Rest unserer Kultur verramscht. Achtung! 5, 7, 9, aus! Vielen Dank. Lasst uns mit der großen Buchauktion beginnen. Alle Einnahmen gehen an eine gemeinnützige Organisation Ihrer Wahl. Die, das kann ich Ihnen jetzt schon versichern, mit Büchern gewiss nichts zu tun haben wird. Also, es geht los. Was wird mir für Lolita geboten? Von Wladimir Nabokov. Ein prachtvoller Band, wirklich. Lolita. Ja, klar. Nur wer will das lesen? Ich möchte wetten, sie hat's getan. Und es würde mich nicht wundern, wenn sie alle Bücher gelesen hat. Was soll sie mit ihrer Zeit auch sonst anfangen? Hat schließlich keinen Mann im Haus. Achtung! 5, 7, 9, aus! 9. Pauls Erinnerungen. Kein Glück. Keine Leiche. Keine Gäste. Aber immerhin hat sie noch Paul, ihren Jungen. Martin, der tote Junge, müsste jetzt auf halbem Wege nach Hause sein. Ja. Die Witwe, Fiona White, hat mit Beerdigungen kein Glück. Das erste Mal gab's keine Leiche und morgen keine Gäste. Aber immerhin hat sie noch Paul, ihren Jungen. Kommst du zurecht? Auch morgen? Muss ja. Begrab nur meinen Sohn. Glaubst du, dass jemand zur Beerdigung kommt? Und wenn? Sind nicht willkommen. wissen doch so gut wie ich, dass sie ihn getötet haben. Agnes wird kommen. Hat sie gesagt? Ei, war die Einzige, die sich hier wie ein Mensch benommen hat. Dabei haben sie ihn nicht mal angeklagt wegen irgendwas. Das arme Mädchen ist ertrunken. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Lass doch mal. Er konnte nicht schlafen, das war sein Problem. Immer nur nachgedacht hat er. Die ganze Nacht lang nur nachgedacht. Martin war nicht glücklich hier. Er hat die Schule gehasst. Er hasste es, arm zu sein. Und er hasste die Reichen, die herkamen, um Rebhühner im Moor zu schießen. Er hat die Regierung gehasst. Er hasste Golf und hat es den Eltern nie verziehen, dass die Welt den anderen gehörte. Kein Geld. Immer nur Angst zu fragen, was es kostet. Die Antwort war immer zu viel. Zu viel. Dad machte das nichts aus. Martin schon. Und dann wurde Dad getötet. Auf einer Bohrinsel. Die Leiche haben sie nie gefunden. Ich war noch ein Baby. Irgendwann kam dann das Geld und wir konnten wieder anfangen. Meine Mutter kriegte Arbeit, unten bei den Buchmachern. Mit der Entschädigung hat sie die Hypothek abgezahlt und den Rest ins Haus gesteckt. Damit Martin und ich mal was haben würden. Später. Martin war es egal. Der war zu traurig und wollte immer nur Dad zurückhaben. Ich erinnere mich nicht mehr an Dad. Manchmal stelle ich mir vor, dass er dasteht. Gut gelaunt. Und groß. So wie sich jeder zu erinnern versucht. Wie er uns abends nach Hause gefahren hat. Wie sein Atem nach Whisky roch. Und an das Lied, das er gern gesungen hat dabei. The pale moon was riding above the green mountain. Wir haben mitgesungen. Im Dunkeln. Auf der Rückfahrt vom Ausflug in den Westen. Und am Wegrand standen Fuchschen. Wild. Wild. Und golden. Im Scheinwerferlicht. Aber ist das nicht eine von den Geschichten, die mir Martin erzählt hat? Oder erinnere ich mich tatsächlich daran? Ich muss zwei, höchstens drei gewesen sein. Aber irgendwie spüre ich, dass die beiden immer noch hier sind. Mein Vater und Martin. Mein Bruder. 10. John, der Briefträger. 10. John von der Post, von dem niemand weiß. Ist das ein Mensch oder ist das ein Geist? Da ist noch einer, der durchs Dunkel irrt. John, der Postbote. Der John von der Post, von dem niemand weiß, ist das ein Mensch oder ein Geist? Er kann nicht schlafen. Ist nicht ganz richtig im Kopf, oder? Wer kann das schon sagen? Und doch spricht er wahr. Wie bitter es ist, Instrument des Schicksals zu sein. Und Helena ertrank in einem Meer im Norden, befreit vom wahllosen Hunger der Männer. Wie? Ich hatte keine Wahl. Ich wusste, der Junge hatte Martin und Gary beobachtet. Und nichts war dem kleinen Moffat entgangen, als er verborgen im Gebüsch lag. Ich habe das Funkeln in seinen Augen gesehen. Den Schaum vor Mund. Und da ich wusste, aus welcher Familie der stammt, war klar, was der vorhatte. Er ist aus demselben schwarzen Loch gekrochen wie sein Vater, der alte Moffat. Mit dem bin ich aufgewachsen. Ich kenne sein Herz. Ja, ich kenne sein Herz. In den alten Tagen konnte man seine Frau mit dem Fischnetz fangen. Hat noch Gesichter in Gischt und Wellen gesehen. Oder man hat sich ans Ufer gehockt und nach Selkis Ausschau gehalten, bis endlich eine kam. Aus ihrer Robbenhaut schlüpfte, um im Mondlicht zu tanzen. Dann zeigte sich der Bräutigam mit der gestohlenen Haut, um sie für viele Jahre zu Holzrauch und Butter zu zwingen. Alle erzählen die Geschichte, wie traurig sie waren, diese Mädchen aus dem salzigen Meer. Flehten im Dunkeln um ihre Erlösung mit einer Stimme, die so wie Wasser durch ihre Hände sprudelte. Manchmal bekamen sie ihre Robbenhaut zurück. Manchmal nicht. Aber er, Moffat. Moffat hätte sie für eine Weile behalten, um das Mädchen dann zu töten und ihr die zweite Haut abzuziehen. Nur um ihre Schreie zu hören. Darum brachte ich das Kind ans Ende von Witness. Habe es dort ins Wasser getragen und heimgeführt. noch ehe dieses Menschenvieh sie finden konnte, um mir sein Schlimmstes anzutun. Die kleine Kerle hat sich gewehrt, eine Weile, weil ihr die Rückkehr sicher schwer fiel. Und doch hat sie mich gesegnet, als ich sie aus meinen Händen in die willkommene Flut gleiten ließ. Ja, sie hat mich gesegnet, das weiß ich. Jetzt denke ich an sie, zu Hause, in den Wogen der See, wo das Glitzern der Fische, die Felsen mit dem fernen Schimmern ihres alten Lebens auf den Straßen überzieht, wo sie so langsam untertauchte, dass ich beinahe sehen konnte, wie ihre Hand nach einem Schokoriegel greift oder nach Zuckerwatte. Warum man ihren Leichnam 12 Stunden später angespült an den Strand hinter der Werft gefunden hat? Das war sie nicht. Ich weiß, sie ist nicht ertrunken. Ich habe sie zurück zu ihrem Volk getragen. Ihr Volk? Wer die sind? Kelpis und Selkis, Wassergeister. Wassergeister? Die Lorelei? Sie haben einst unter uns gelebt. Jetzt sind sie weg. Weil sie unseren Trübsinn nicht ertrugen. Kerry gehörte zu ihnen. Jetzt ist sie wieder dort. Ich habe sie nie für eine Sterbliche gehalten. Zu viel Glanz war in dem, was sie tat. Sie war eine von ihnen. Das müssen Sie mir glauben. Sie war eine von ihnen. Ja, das müssen Sie mir glauben. Elf. Epilog. Ich gehe weg. Meine Zeit ist vorüber. Muss fort von hier. Mach mir mein Bett. Für den kalten Schlaf des Todes. Mach mir mein Bett. In der Brandung der See. Ein Mord? Wieder? Ein Mord. Ein Mord? Wieder ein Mord. Eine Leiche? Eine Leiche. Man hat eine Leiche gefunden. Ist ein Mädchen. Man hat eine Leiche gefunden. Ein Mord, wieder ein Mord. Eine Leiche, man hat eine Leiche gefunden. Ist ein Mädchen. It's happened again. Cold Haven, Hörspiel von John Burnside, aus dem Englischen von Klaus Buhlert und Bernhard Robben. Die Rollen und ihre Sprecher. Erzähler Felix Göser, John the Post, Johannes Silberschneider, Agnes, Corinna Harfuch, Fiona, Astrid Meierfeld, Martins Geist, Christopher Heißler und Paul, Moritz Kienemann, sowie die Another Plus Band. Ton und Technik Martin Vögele und Anke Schlipf. Regieassistenz Katrin Herm. Komposition und Regie Klaus Buhlert. Produktion Südwestrundfunk 2017. Dramaturgie Manfred Hess. Die Produktion steht online auf der Webseite swr2.de. Über die Suchfunktion können Sie das Hörspiel aber auch auf den Apps SWR2 und ARD Mediathek finden. Kommenden Sonntag bringen wir Der Toupet-Künstler, Hörspiel von Günter Eich, nach der gleichnamigen Erzählung von Nikolai Leskow.